Elizabeth war sehr betrübt, bei ihrer Ankunft in Lambton keinen Brief von Jane vorzufinden. Und diese getäuschte Erwartung hatte sich nun schon 2 Tage wiederholt. Doch jetzt am 3. sollte sie für ihr längeres Warten belohnt werden, indem ihr bei ihrer Zurückkunft von Pemberley 2 Briefe von Jane überreicht wurden. Der eine war, wie das Kuvert bewies, aus Versehen auf Umwege hierher geraten, worüber sich Eliza nicht verwunderte, weil ihre Schwester die Aufschrift sehr undeutlich geschrieben hatte. Da Gardiners eben im Begriff gewesen waren, mit ihrer Nichte auszugehen, überließen sie sie jetzt sich selbst und ihren Briefen. Der früher geschriebene musste zuerst gelesen werden. Die erste Hälfte enthielt eine Beschreibung ihres Lebens und aller der kleinen Belustigungen, die die Nachbarschaft gewährt, sowie sämtlicher Neuigkeiten. Doch die zweite Hälfte, welche einen Tag später und augenscheinlich in großer Gemütsbewegung geschrieben war, enthielt wichtigere Nachrichten und lautete folgendermaßen. Liebste Lizzie, seit gestern, wo ich den Anfang dieses Briefs geschrieben, hat sich etwas sehr Unerwartetes und Trauriges zugetragen, aber ich fürchte, dich zu erschrecken und versichere daher gleich, dass wir uns alle wohlbefinden. Was ich zu berichten habe, betrifft unsere arme Lydia. Vorige Nacht um 12 Uhr, als wir eben zu Bett gehen wollten, kam ein Eilbote von Colonel Forster mit der Nachricht, dass sie mit einem seiner Offiziere heimlich nach Schottland entwichen sei, mit Wickham. Denke dir unser Erstaunen. Für Kitty schien die Sache nicht so überraschend zu sein. Ich bin unbeschreiblich niedergeschlagen. Welch eine törichte Heirat von beiden Seiten. Doch ich will das Beste hoffen und nicht an seinem Charakter verzweifeln. Gedankenlos und leichtsinnig mag er sein, aber dieser Schritt wirft kein schlechtes Licht auf sein Herz. Die Wahl zeugt wenigstens von seiner Uneigennützigkeit, denn er muss wissen, dass unser Vater ihm nichts geben kann. Die arme Mutter ist sehr betrübt. Der Vater trägt es besser. Wie froh bin ich jetzt, dass wir es ihnen nicht verrieten, was wir von ihm gehört haben. Wir müssen es jetzt selbst zu vergessen suchen. Sie sind allem Anschein nach am Sonnabend abends um 12 Uhr entflohen, doch erst gestern Morgen um 8 vermisst worden, worauf der Bote gleich fortgeschickt wurde. Wahrscheinlich sind sie ganz der Nähe von Longbourn vorbeigekommen. Colonel Forster lässt uns hoffen, ihn bald hier zu sehen. Lydia hatte ein paar Zeilen an seine Frau zurückgelassen, worin sie ihr den gefassten Entschluss mitteilt. »Ich muss schließen, da ich unsere arme Mutter nicht lange verlassen kann. Ich fürchte, du kannst diese Zeilen kaum lesen, aber ich weiß nicht mehr, was ich schreibe.« Ohne sich Zeit zur Überlegung zu gestatten, kaum wissend, was sie empfand, öffnete Eliza mit Ungeduld den 2. Brief. Er war einen Tag nach Beschluss des 1. geschrieben. »Du wirst jetzt, geliebte Schwester, meine früheren flüchtigen Zeilen erhalten haben. Ich wünschte dir, heute ruhiger schreiben zu können, aber mein armer Kopf ist so angegriffen, dass ich nur mit Mühe die rechten Ausdrücke finde. Teuerste Lizzie, ich habe dir noch traurigere Nachrichten mitzuteilen, die keinen Aufschub leiden. So unvernünftig auch eine solche Heirat ist, so sehen wir jetzt noch mit Angst einer Bestätigung derselben entgegen, da wir leider fürchten müssen, dass sie nicht nach Schottland gegangen sind.« Colonel Forster langte gestern hier an, nachdem er Brighton den Tag vorher wenige Stunden nach dem Boten verlassen hatte. Obgleich Lydia in ihrem kurzen Brief an Mrs. Forster zu verstehen gegeben hatte, dass sie nach Gretna Green gehen würden, war dennoch durch Danny ruchbar geworden, dass Wickham nicht gesonnen sei, dorthin zu gehen, ebenso wenig wie Lydia zu heiraten. Sobald Colonel Forster diese Nachricht erhielt, verfolgte er ihre Spur – doch nur bis Clapham, wo sie einen Mietwagen genommen und die Postpferde zurückgeschickt hatten, die sie von Epsom gebracht. Herauf hat er weiter nichts erfahren können, als dass sie auf dem Weg nach London gesehen worden wären. Ich weiß nicht, was ich davon denken soll. Nachdem Colonel Forster in allen Wirtshäusern und an allen Schlagbäumen dieser Straße vergebens Erkundigungen eingezogen, kam er in Herefordshire an. Niemand hatte das Paar gesehen. Er hinterbrachte uns diese trostlose Nachricht mit vieler Schonung und bewies überhaupt eine Teilnahme, die uns allen wohltat. Sowohl er wie seine Frau sind sehr zu bedauern, aber anklagen kann man sie nicht. Ach, Lizzie, unsere Lage ist sehr betrübt. Die Eltern glauben das Schlimmste, doch ich kann ihn nicht für so schlecht halten. Manche Umstände erleichtern ihm eine geheime Heirat in der Stadt, deshalb glaube ich, dass er den früheren Plan aufgegeben hat. Ich teilte Colonel Forster meine Ansichten darüber mit, fand ihn jedoch leider anderer Meinung. Er schüttelte den Kopf zu meinen Hoffnungen und behauptete, Wickham sei nicht der Mann, dem man trauen könne. Meine arme Mutter ist krank und muss das Zimmer hüten. Wenn sie nur einige Gewalt über sich hätte und ihre Heftigkeit mäßigen wollte, würde es viel besser gehen, aber daran ist nicht zu denken. Auch den Vater sah ich noch nie so angegriffen. Selbst Kitty ist in großer Unruhe. Sie fürchtet, durch ihr Verschweigen dieses Verhältnisses übel angerichtet zu haben. Doch da es ihr als ein Geheimnis anvertraut war, konnte man nichts anderes erwarten. Anfänglich war ich froh, dass dir, liebste Lizzie, die schrecklichen Szenen erspart worden waren. Doch nun, nachdem der erste Sturm vorüber ist, beginne ich mich herzlich nach deiner Rückkehr zu sehnen. Doch fern sei es von mir, diese durch meine Wünsche beschleunigen zu wollen. Lebe wohl. Ich nehme die Feder noch einmal wieder auf, um das zu tun, was ich eben versichert hatte, nicht tun zu wollen. Doch die Umstände sind so, dass ich nicht umhin kann, dich ernstlich zu bitten, so bald als möglich zurückzukommen. Ich kenne meine lieben Verwandten zu gut, um nicht zu wissen, dass sie mir diese Bitte verzeihen werden. Auch habe ich meinen Onkel noch, um eine besondere Gunst zu ersuchen. Der Vater ist mit Colonel Forster nach London gereist, um die Flüchtlinge ausfindig zu machen. Was er alsdann zu tun beabsichtigt, weiß ich nicht. Nur so viel ist mir klar, dass er in seinem jetzigen Gemütszustand nicht geeignet ist, die besten und wirksamsten Maßregeln zu ergreifen. Und da Colonel Forster morgen Abend wieder in Brighton sein muss, würde es mir zur großen Beruhigung gereichen, unseren tätigen, einsichtsvollen Onkel ihm zur Seite zu wissen. Er wird und muss meine Angst gerecht finden, und ich baue auf seine mir bekannte Güte. »Wo ist mein Onkel? Wo ist mein Onkel?« rief Elizabeth von ihrem Sitz aufspringend, nachdem sie die Briefe gelesen hatte, und wollte eben zur Tür hinaus, als diese von einem Bedienten geöffnet wurde, hinter welcher Mr. Darcy eintrat. Die Blässe ihres Gesichts und der Ausdruck der Bestürzung erschreckten ihn, und ehe er sich noch so weit gefasst hatte, nach dem Grund zu forschen, rief sie hastig: »Ich bitte um Entschuldigung, Sie verlassen zu müssen. Aber ich muss augenblicklich Mr. Gardiner aufsuchen. Unaufschiebbare Geschäfte drängen mich. Ich habe keine Minute zu verlieren.« »Großer Gott, was ist hier vorgefallen?« rief er in der ersten Aufwallung des Gefühls, fügte aber gleich sich fassend hinzu: »Ich will Sie keinen Augenblick aufhalten, aber lassen Sie mich oder den Bedienten Mr. und Mrs. Gardiner aufsuchen. Sie sind nicht wohl genug dazu. Sie können nicht selbst gehen.« Elizabeth versuchte es dennoch, aber ihre Knie zitterten und sie fühlte sich unfähig, ihr Vorhaben auszuführen. Sie rief daher den Bedienten zurück und beauftragte ihn in kaum verständlichen Ausdrücken, augenblicklich seinen Gebieter aufzusuchen und zurückzubringen. Nachdem er das Zimmer verlassen, sank sie so matt und kraftlos auf ihren Stuhl zurück, dass Darcy sie unmöglich verlassen konnte. Er sagte im Ton des zartesten Mitgefühls: »Erlauben Sie mir, Ihr Mädchen zu rufen. Kann man nichts zu Ihrer Erleichterung tun? Ein Glas Wein würde Sie vielleicht stärken. Soll ich Ihnen eines holen? Sie sind sehr krank.« »Nein, ich danke Ihnen«, entgegnete sie, bemüht sich zu fassen. »Ich bin nicht krank, nur betrübt über einige schreckliche Nachrichten, die ich soeben aus Longbourn erhalten.« Sie brach bei diesen Worten in einen Strom von Tränen aus und war einige Minuten unfähig, weiterzusprechen. Darcy stand in ängstlicher Erwartung neben ihr. Er versuchte, sie zu trösten, fühlte aber das Unzureichende seines Trosts und begnügte sich, sie mit mitleidigen Blicken zu betrachten. Endlich begann sie wieder: »Ich habe eben einen Brief von meiner Schwester Jane gehabt, der eine schreckliche Nachricht enthält. Sie kann nicht verborgen bleiben. Meine jüngste Schwester hat Eltern, Geschwister und Freunde verlassen, ist entflohen mit Wickham. Sie sind zusammen von Brighton entwichen. Sie kennen ihn hinreichend und wissen, was wir zu hoffen haben. Lydia hat kein Vermögen, keine Konnektionen, nichts, was ihn reizen könnte. Sie ist auf immer verloren.« Darcy stand wie versteinert. »Wenn ich bedenke«, fuhr sie mit bewegterer Stimme fort, »dass ich dies hätte vielleicht verhindern können. Ich, die ich seinen Charakter kannte. Oh, wenn ich nur einen Teil von dem, was ich über ihn gehört, meiner Familie mitgeteilt hätte. Doch nun ist alles zu spät.« »Es betrübt mich, es entsetzt mich«, rief Darcy. »Aber ist es auch ganz gewiss?« »Leider nur zu gewiss. Sie verließen Brighton in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag. Bis London hat man ihre Spur verfolgen können, doch nicht weiter. Sie sind gewiss nicht nach Schottland gegangen.« »Und was ist bis jetzt geschehen, sie aufzufinden und zurückzubringen?« Mein Vater ist auf der Stelle nach London gereist und Jane bittet den Onkel schriftlich um seinen Beistand. Ich hoffe, wir werden augenblicklich abreisen. Doch es wird alles nichts helfen, ich weiß es zu gut. Wie soll man sie entdecken? Ich habe nicht die geringste Hoffnung. Oh, es ist eine schreckliche Lage. Darcy schüttelte den Kopf in schweigender Übereinstimmung. Und ich kannte ihn. Oh, hätte ich nur gewusst, ob ich sprechen durfte. Aber ich wagte es nicht. Ich fürchtete, Unrecht zu tun. Unseliges Missgeschick. Darcy erwiderte nichts. Er schien kaum zu hören, was sie sagte, und ging in ernsten Betrachtungen das Zimmer auf und ab. Seine Stirn war zusammengezogen, sein Blick düster. Elizabeth bemerkte es und ahnte den Grund. Ihr Mut drohte sie zu verlassen. Sie fühlte, welchen Eindruck dieser neue Beweis der Schwäche, der Unwürdigkeit eines Gliedes ihrer Familie auf ihn machen musste. Sie konnte ihn deshalb nicht verdammen. Aber der innere Kampf, der sich deutlich in seinem ganzen Wesen aussprach, diente nicht dazu, ihr Gemüt zu beruhigen. Im Gegenteil, er lehrte sie ihr eigenes Herz, ihre geheimsten Wünsche kennen. Und nie war es ihr so deutlich geworden, dass sie ihn hätte lieben können, als jetzt, wo sie ihn auf immer aufgeben musste. Doch solche Gedanken waren nur vorübergehend. Lydia, die Demütigung, das Elend, was sie auf die ganze Familie gebracht, verdrängten bald jede andere Sorge. Sie verdeckte ihr Gesicht mit beiden Händen und verlor sich so ganz in der Idee ihres Unglücks, dass sie erst nach einigen Minuten wieder durch Darcys Stimme in die Wirklichkeit zurückgerufen wurde. Er sagte im Ton des innigsten Bedauerns: »Ich fürchte, Sie haben meine Entfernung längst gewünscht, und ich kann mein Dableiben nur durch wahre, herzliche Teilnahme an Ihrem Leiden entschuldigen. Wollte Gott, es könnte meinerseits etwas gesagt oder getan werden, was Ihnen zum Trost gereichte. Aber ich will Sie nicht länger mit vergeblichen Wünschen quälen. Diese unglückliche Angelegenheit wird meine Schwester wohl leider um die Freude bringen, Sie morgen bei sich zu sehen. Ja, ich muss Sie bitten, uns bei Miss Darcy zu entschuldigen. Sagen Sie ihr, dass dringende Geschäfte uns augenblicklich zurückberiefen. Verschweigen Sie die trostlose Wahrheit so lange als möglich. Ich weiß, sie kann nicht lange geheim bleiben.« Er versicherte sie seiner Verschwiegenheit, äußerte nochmals sein Bedauern über ihre Betrübnis, wünschte, dass die Sache sich glücklicher endigen möchte, als man jetzt zu erwarten berechtigt wäre, empfahl sich ihren Verwandten auf das Angelegentlichste und verließ dann mit einem ernsten Blick das Zimmer. Elizabeth fühlte, dass die Hoffnung, ihn je wieder auf diese Weise, wie sie ihn bei ihrem Zusammentreffen in Derbyshire gefunden zu sehen, auf immer verschwunden war. Und ein Rückblick auf den Gang ihrer Bekanntschaft, auf die mannigfachen Widersprüche und Verschiedenheiten derselben, entlockte ihrem gepressten Herzen einen tiefen Seufzer. Sie sah ihn mit Kummer scheiden. Zu Lydia und deren Schicksal kehrten ihre Gedanken zurück. Sie hatte nicht die leiseste Hoffnung, dass Wickham sie wirklich zu heiraten gedächte. Solchen Glauben, solche Erwartungen konnte nur eine Jane hegen. Sie hatte während der Anwesenheit des Regiments in Herefordshire nie eine Vorliebe für Wickham bei Lydia bemerkt. Aber bei einem so leichtsinnigen Geschöpf bedurfte es auch nur einer Veranlassung und Aufmunterung, um sie schnell und leicht anzuschließen. Bis jetzt war bald dieser, bald jener Offizier ihr Liebling gewesen, je nachdem er sich ihr mehr oder weniger genähert. Ihre Neigung hatte sich heute diesem, morgen jenem zugewendet. Und so war zu vermuten, dass sie ebenso gern und so bereitwillig mit jedem anderen hübschen Mann auf und davon gegangen wäre als mit Wickham. Elizabeths Wunsch, nach Hause zu eilen, stieg von Sekunde zu Sekunde. Sie verlangte zu hören und zu sehen, was ihr noch verborgen geblieben war, Janes Sorge zu teilen. Der Vater abwesend, die Mutter unfähig, einen entscheidenden Schritt zu tun, dem trostlosesten Jammer preisgegeben. Sie erkannte die Notwendigkeit, der teuren Schwester tätig beizustehen und erwartete mit Sehnsucht die Rückkehr ihrer Verwandten. Endlich kamen sie an, ängstlich besorgt um ihre Nichte, deren Übelbefinden der Bediente als Veranlassung ihrer Zurückberufung angegeben hatte. Elizabeth beruhigte sie hierüber mit wenigen Worten und las ihnen dann Janes Briefe vor. Obgleich Lydia nie der Liebling ihres Onkels und ihrer Tante gewesen war, betrübten sie sich dennoch über ihr Unglück. Es betraf sie ja nicht allein, sondern die ganze übrige Familie mit ihr. Nachdem sich Mr. Gardiner von seinem ersten Erstaunen und Schrecken erholt hatte, versprach er der weinenden Elizabeth, alles zu tun, was in seinen Kräften stände. Die Abreise ward sogleich festgesetzt, da auch Mrs. Gardiner, von gleichen Gefühlen beseelt, so bald wie möglich fortzukommen wünschte. »Aber was wird aus unserer Einladung nach Pemberley?« sagte sie. »Jane erzählte uns, dass Mr. Darcy hier gewesen sei, als du nach uns geschickt hast. Ist es wahr?« »Ja, und ich sagte ihm, dass wir nicht imstande wären, unser Versprechen zu halten. Das ist alles abgemacht.« »Das ist alles abgemacht«, wiederholte die Tante, indem sie in das nächste Zimmer ging, Anstalten zum Einpacken zu treffen. »Und stehen Sie auf einem solchen Fuß, dass sie ihm die wahre Ursache mitgeteilt hat? Oh, wer doch hierüber im Klaren wäre!« Aber ihre Wünsche blieben fruchtlos, dienten nur dazu, sie während des Einpackens zu beschäftigen. Nachdem dies beseitigt und die nötigen Entschuldigungskarten an ihre Freunde in Lambton geschrieben waren, blieb ihnen nichts mehr zu tun übrig. Und die nächste Stunde sah unsere Reisenden schon auf dem Weg nach Longbourn.